Mein Liebesbrief blieb ohne Reaktion. Kein vielleicht, kein Ja und eben auch kein Nein. Ich schätze mal, er ist nicht bei dir angekommen. Dabei warf ich ihn persönlich bei dir ein. Durchs Fenster mit dem Stein. Dann habe ich dir Blumen überreicht. Das ist vielleicht mit zu viel Schwung passiert. Als du zu dir kamst, saß ich in Untersuchungshaft, damit das so nicht noch einmal geschieht. Versuch ich's mit dem Lied. Du bist mir mehr als jede Beute wert. Das fühl ich dolle, volle Pulle mit dem Herz. Ich verzehr mich nach deinem Erdbeermund. Ich würde um dich kämpfen. Bitte gib mir einen Grund. Stellt sich wer unserer Liebe in den Weg, dann leuchte ich ihm liebend gerne ein. Halt mich in deinem Arm, doch halt mich nicht zurück. Herz und Schmerz, das hört die Welt mich schreien. Das ist nicht umsonst rein. Du bist mir mehr als jede Beute wert. Das fühl ich dolle, volle Pulle mit dem Herz. Ich verzehr mich nach deinem Erdbeermund. Ich möchte um dich kämpfen. Ja, wir beide sind wie Schießpulverlunte. Und unsere Liebe ist dazu der Funke. Ich will die ganze Welt zusammenschreien. Noch lauter brüllen lässt es sich zu zweien. Wir sind uns mehr als jede Beute wert. Das fühlen wir dolle, volle Pulle mit. Jetzt gibt's Derbe auf die Fresse mitten.